Die russische Nachrichtenagentur TASS brachte am 22. September den Beitrag ihres Korrespondenten in der DVRK. Der russische Korrespondent schrieb, dass die Obstbaubetriebe Koreas, wo viel Obst produziert wird, zur Förderung der Wohlfahrt der Bevölkerung beitragen.